Ich erleb das Ende nicht als Mensch. Auf allen Vieren wie ein Tier werde ich es beenden. Jage Menschen hinterher, wie sie nach den Trends. Zu lange habt ihr die Natur zerstört und mich ausgegrenzt. Jetzt trennt, treibt mein ein wildes Tier in die Enge. Bleibt ihm nur die Flucht nach vorne und ich kenne kein Erbarm. Wüte nicht nur unter Reichen, auch unter Armen. Keine Wahl, wie viel Opfer willst du sehen? Nenn mir eine Zahl. Klauen wie aus schwarzem Stahl, reißen durch das Menschenfleisch. Es kommt fast den Maschinen der Menschen gleich. Ihr nennt es euer Menschenreich, doch es gehörte euch nie allein. Warum könnt ihr nicht teilen? Keine Gerechtigkeit, jetzt erteile ich euch, tut mir echt nicht leid. Junge, ich erleb das Ende nicht als Mensch. Auf allen Vieren wie ein Tier werde ich es beenden. Jage Menschen hinterher, wie sie nach den Trends. Zu lange habt ihr die Natur zerstört und mich ausgegrenzt. Not human, nicht als Mensch. Auf allen Vieren wie ein Tier werde ich es beenden. Jage Menschen hinterher, wie sie nach den Trends. Zu lange habt ihr die Natur zerstört und mich ausgegrenzt. Meine Beweggründe sind anders als alles, was ihr so kennt. Mein Verstand, er ist davon gelenkt, zu agieren wie ein eingesperrtes wildes Tier auf den Schlachthöfen wird fleißig weiter massakriert. Der Mensch ist geleitet von der Gier, über diese Welt zu herrschen. Doch es passiert, dass es einen Umsatz gibt. Ihr wisst nicht, wie euch geschieht. Das fallen Bomben, dann ist der Krieg in vollem Gange. Menschenmassen fühle ich mich gefangen und die Freiheit kann ich nur erlangen, indem ich mich befrei von den Ängsten und den Zwängen, die ich zwischen Menschenmengen alltäglich so erleide. Fortbewegung auf der Beine wird gehalten an der Leine. Ihr ganzen Volk gefressen, fetten Schweine könnt mir noch so viele Steine in den Weg legen, wie ihr wollt. Reine Seele, Herz aus Gold, mit dem Stolz eines Kriegers. Na, Junge, ich erleb das Ende nicht als Mensch. Auf allen Vieren wie ein Tier werde ich es beenden. Jage Menschen hinterher, wie sie nach den Trends. Zu lange habt ihr die Natur zerstört und mich ausgegrenzt. Na, Junge, nicht als Mensch, auf allen Vieren wie ein Tier werde ich es beenden. Jage Menschen hinterher, wie sie nach den Trends. Zu lange habt ihr die Natur zerstört und mich ausgegrenzt.